Zombies in einem Jahr und zwar zu sieben Mann. Der wasse Punkt, der Traum, der Spilleffekt, der Zuhörer wie von dem Aim. Piano, Pedo oder Saxophon, so war der Singer so wie Ching, ja heim. Wer so ne Text hat ich noch nie gehört, davon versteht man echt gewollt. Matthias mit Haze hat mich dann irgendwie stört. Boah, sag du, uns war das da für ein Sprach. Was rief dir her, die haben noch einen Plan. Für nichts treffen doch nicht so weg. Das hält sich doch gemischt bei wenig an. Und uns die Rechte, die der Jahre sind. Sagt er von euch schon, wer kapiert, was da für Typen sind und was da drin passiert. Okay, wie du siehst halt, in einem Band, die von uns eh noch keiner kennt. Irgendein Rock'n'Roll-Band. Die Leute an uns rennen. Und wer denn nur nicht stürme? Am Enkel, Dolly oder Wind. Was, ob wenn die hier im Kapato sind? Dann schlag ich die ins An. Ab morgen morgen ist der Tür bekümmt. Wo wohnen doch Dreck nebenan? Sagt der von euch schon, wer kapiert? Was da für Typen sind und was da drin passiert. Okay, wie du siehst halt, irgendeine Band, die von uns eh noch keiner kennt. Und wie entschieden oder was man von hier aus hört, auf jeden Fall eine Band, die brennt. Irgendeine Rock'n'Roll Band. Ja, wie irgendein Rock'n'Roll Band auf Kölsch gesungen von dem Album Af und So. Das ist das zweite Bab-Album seit dem Pin-Up-Album, das 1999 erschien. Wie gesagt, das zweite Bab-Album, die zweite Bab-CD, die Wolfgang Niedecken mit seiner neuen Band produziert hatte. Wir wissen ja, im Frühjahr 1999 trennten sich bekanntlich die Wege der alten Bandgenossen. Axel Effendi Büschel, der Keyboardmann, ging und Klaus Major Häuser an den Gitarren verließ ebenfalls Bab. Dabei sind seit diesem Album nach wie vor der Bassist Werner Koppel, Jürgen Zöller am Schlagzeug sowie Jens Streifling für Saxophon, Gitarre, Mundharmonika und auch Gesang verantwortlich. Wie schon beim Album Tonfilm ist ebenfalls wieder mit von der Partie, war die Perkussionistin Cheryl Hackett, die im Jahr 2006 leider so tragisch und so jung gestorben ist. Jedenfalls, Bab-Frontmann Wolfgang Niedecken schreibt in seiner Biografie, in seiner Autobiografie, dass es für ihn ein Neuanfang war und eine große Erleichterung, selbst über die Band entscheiden zu können und nicht abhängig zu sein von den ständigen Einwänden seiner alten Bandgenossen, wie gesagt, Effendi Büschel und Major Häuser, die einen anderen Weg wählen wollten, und zwar einen etwas kommerzielleren Weg, auf Englisch und auf Hochdeutsch gesungen, während Wolfgang Niedecken wollte beim alten Rock bleiben, beim nicht kommerziellen Rock, soweit man das überhaupt so sagen kann. Und er wollte auch, ja, weiterhin auf Kölsch singen. Das ließ er sich nicht nehmen, da ging er nicht von ab. Und wir danken's ihm als Bab-Fans und auch als, ja, Kölscher oder Bönscher, das ist ja fast dasselbe, Das ist ja alles sehr ähnlich, dieses Kölsch und dieses Bönsch. Das sind kleine Varianten im Zungenschlag und in einigen Diphthongen und Ä-U und Zichlauten. Gut, noch ein Lied von diesem Album. Das Lied heißt Dir allein. Da hört man zum ersten Mal auch die Stimme von Frau Cheryl Hackett im Hintergrund. Ab und zu, Bab, Dir allein. In dem Augenblick, wo plötzlich alles leise ist, allein endlich keiner mehr von mir will, freust du dich auf, wo du gerade auf deiner Reise bist, oder ob du nicht bemerkst, lange durch bist, durch das Ziel, es ist dunkel um dich rum. Das ist gut so, weil der Augenblick nur dir ist, dir allein. Weil der Zweifel und die Angst gehen so jeder nicht. Nee, der Moment ist endlich ist dir allein. Dir allein, nur dir. Nur in dem Augenblick bist du in dir rein. Hört gut für, was du in dem Moment entstimmt hast, die zwar nicht da sind kann, der du jen vertraust, die du verleugnest, obwohl sie dich dahin führt, wo du in ihr hörst, die dich total durchschaust. Ja, weil du der bist, der selbst, der das lang her ist, da du sein Musik am Jettje gleich. Wenn du von Missionaren Energie kriegst, man in dem Augenblick bist du mit dir allein. Ganz allein, mit dir allein. Nur in dem Augenblick bist du in dir allein. Mittlerweile ist es kurz vor acht. Wir sind an der Plaza San Jaume angelangt. Die Demonstration sammelt sich hier. Vielleicht 3.000-4.000 Demonstrantinnen und Demonstranten. Polizeiaufgebot hat die Eingangstüren zum Rathaus und zur Landesregierung abgesperrt. Und die Leute bekunden ihren Protest mit Sprechchören, zum Beispiel dieses Stadtviertel steht nicht zum Verkauf. Oder auch ein einiges Volk ist unbesiegbar. Jo, alte Parolen hört man hier aus einer längst vergangenen Zeit, aber sie sind immer noch gültig. Ich habe hier Horacio vor dem Mikrofon. Er ist Mitte 50 und lebt seit über 20 Jahren selber hier in der Ciudad Bella, in der Altstadt von Barcelona, und ist Architekt von Beruf und ist sehr engagiert mit allem, was das Thema Stadtpolitik betrifft. Er sagt, super Demo, sehr gut, viele Leute sind gekommen. Außerdem wurde zu dieser Demo ja auch vom Verband der Nachbarschaftsvereine Barcelonas aufgerufen. Dies ist nicht nur eine Demo gegen den Tourismus, sondern insgesamt gegen das Modell einer Stadt, das vom Rathaus und den tonangebenden Politikern betrieben wird. Wir haben das Gefühl, dass diese Stadt von den Interessensverbänden, in diesem Fall von der Lobby der Hoteliers und der Tourismusindustrie, regiert wird. Diese Lobbys diktieren die Gesetze und Rechtsnormen, die dann vom Rathaus umgesetzt werden. Wir sagen das, weil hier in der Ciudad Vieja, der Altstadt, ein Plan verabschiedet wurde, der Plan de Usos genannt wird, also Gebrauchsplan. Tja, der alte Plan de Usos, der alte Gebrauchsplan, wird in diesem neuen sehr stark modifiziert. Der alte Stadtgebrauchsplan der früheren Baustadträtin Isiar González sah eine Beschränkung der Hotels vor. Das heißt, es konnten nicht überall grenzenlos Hotels gebaut werden, sondern sie wurden nach Zonen und Quoten geregelt. Der neue Plan nun erlaubt es, das gesamte Stadtgebiet als Hotelzone zu betrachten, eingeschlossen die historischen Gebäude, was früher nicht so erlaubt war. Das bedeutet, dass die Stadt mit Hotels übersättigt wurde und wird. Die Altstadt Ciudad Bella oder Ciudad Vieja in Spanisch ist der am dichtesten mit Hotels besiedelte Stadtteil. Hier allein gibt es mehr Hotels als im gesamten restlichen Stadtgebiet, was die Bewegungsfreiheit der hier lebenden Menschen sehr stark einschränkt. Die Folge ist, dass die Einwohner aus der Stadt regelrecht verdrängt werden. Wenn nun die Bewohner Barcelonas aus ihren Häusern vertrieben werden, was bleibt? Es bleiben hohle Kulissen, seelenlose Gebäude, an denen irgendwann auch die Touristen selbst ihr Interesse verlieren könnten. Denn es sind reine Pappkartondörfer, reine Kulissen. Der Reiz, den Barcelona hat, besteht ja in der einzigartigen Mischung an Menschen, die hier leben. Was hier momentan abläuft, ist der Versuch, die Stadt als Handelsmarke zu etablieren. Davon distanzieren wir uns ganz entschieden. Die Handelsmarke Barcelona, also, ich wiederhole noch einmal, eine Stadt als Handelsmarke zu verkaufen, ist eine abgrundschlechte und fürchterliche Idee. Der Konflikt mit den Touristen ist nur die Spitze eines Eisbergs. Die Sache geht sehr viel tiefer. Es geht um eine Stadt, die ihre Bevölkerung unter Druck setzt, mit hohen Mieten, mit Zwangsräumungen. Was im Stadtteil Barceloneta im Moment passiert, ist Folgendes. Die Leute werden täglich auf die Straße gesetzt, weil sie ihre Mieten nicht mehr bezahlen können. Wir erleben gerade diesen Kampf und wir erwarten, dass der Protest sich von der Barceloneta auf die anderen Stadtteile ausweiten möge. Denn im Grunde ist ganz Barcelona von dem betroffen, was in der Barceloneta abläuft. Ich grüße die Hörer. Kommt auf die Straße. Hören wir uns jetzt das Interview, das ich mit Horacio während der Demo auf der Straße geführt habe, einmal im Original an. Un amigo y vecino que también participa en esta gran manifestación contra el abuso de la industria turística en el barrio de la Barceloneta. Horacio, ¿cómo valoras la manifestación de hoy? Mira, la manifestación de hoy está muy bien, es una manifestación que ha venido mucha gente, es una convocatoria amplia porque además es una convocatoria bajo el paraguas de la Federación de Asociación de Vecinos. Y no solo es una manifestación contra el turismo, sino en realidad es una manifestación contra el modelo de ciudad que está gestionando el ayuntamiento y los políticos que tienen capacidad para decidir. Bueno, espero que tenga capacidad de decidir. Tenemos la sensación de que en realidad es quienes están gobernando la ciudad son los lobbies, en este caso serían los lobbies hoteleros y turísticos, que más o menos dictan las ordenanzas y las leyes que luego el ayuntamiento aplica. ¿Y por qué decimos eso? Porque, por ejemplo, aquí en Ciudad Vieja se ha aprobado un plan de usos que modificaba el plan de usos anterior que había impulsado la regidora Itziar González. El plan de la Itziar había congelado plazas hoteleras y el nuevo plan de usos que tira adelante el ayuntamiento con Mercy Homes a la cabeza, habilitan todo el perímetro de la Ciudad Vieja para que se puedan hacer hoteles y también la gran mayoría de edificios históricos de Ciudad Vieja, porque tienen un nivel de catalogación que lo permiten. ¿Eso qué significa? Que han saturado la ciudad de plazas hoteleras. Ciudad Vieja es el distrito que tiene más plazas hoteleras que el resto de Barcelona. Y evidentemente eso es insostenible y hace que realmente sea una incomodidad circular por aquí. ¿Y qué es la consecuencia? La consecuencia es que expulsa al vecino de la ciudad. Cuando expulsan a los vecinos de estos barrios, que van a quedar, quedan barrios de cartón piedra, totalmente sin alma, que incluso creo que va a llegar un momento que a los turistas ya no les va a interesar más venir para aquí, porque al final va a ser ir a una especie de escenografía. No, Barcelona, la gracia que tiene no son los monumentos, porque tampoco es una ciudad monumental, sino que lo más interesante era el tejido urbano y lo que descubríamos. Pero bueno, estamos en esta en un marco de ciudad marca, y los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, lo que queremos es desmarcarnos de la marca Barcelona, porque creo que es totalmente negativa. El conflicto con los turistas solo es la punta de un iceberg, que es mucho, mucho más profundo. Una ciudad en la que una parte muy importante de los ciudadanos están en condiciones muy, muy apuradas. Se están produciendo muchos desnonamientos, muchos desahucios de las viviendas, y donde se incendió la flama, que es a la Barceloneta, se está echando cada día gente a la calle porque no pueden pagar los alquileres. Vivimos este contraste, ¿no? Vivimos este contraste, y lo que vamos a hacer es intentar que lo que ha aprendido en Barceloneta se extienda por toda Barcelona, porque toda Barcelona es la Barceloneta, hoy al menos. Pues muchísimas gracias, Horacio. Muchas gracias por la entrevista. De nada, a ti. Y un saludo a los radio oyentes de Nimasland, ¿no? Saludos. Venga, un saludo, un abrazo a todos. Y los animo a que cada convocatoria que haya salgan a la calle. Turistas desnudos en este supermercado. Nackte Touristen en diesem Supermarkt der Barceloneta. Die Angestellte wirft sie raus. Die Leute flippen hier aus, wenn sie ankommen. Vielleicht ist es die Sangria oder die Hitze, meint dieser Mann. Absolut faszinierend. 7:07 morgens. Seit 6 Uhr singen sie, sagt diese Anwohnerin. Kotze und Pisse überall, sagt dieser Mann. Die Anwohner sind absolut fertig. Sie sehen, wie hier alles erlaubt wird. Die Sau rauslassen, frei saufen, Unterkunft, alles inklusive. Hier dürfen sie alles. Zu Hause erzählen sie dann, ey, in Barcelona ist alles erlaubt. Dieses Viertel war immer ein Arbeiterviertel gewesen, ein Arbeiterbezirk. Hier leben arbeitende Leute, die früh aufstehen. Sie tanzen auf den Straßen rum, liegen auf Matratzen auf der Straße, rennen den ganzen Tag in Badelatschen und Bikinis herum. Ein Mann sagt, ich lebe hier seit 50 Jahren, doch jetzt gehe ich von hier fort. Die Barceloneta, so sagt man, ist das neue Lloret de Mar. Eines der großen Probleme sind die illegalen Ferienapartments, die hier sogar tageweise vermietet werden. Diese Gruppe von Leuten protestiert vor einer Agentur, die diese illegalen Ferienwohnungen vermietet. Und sie wollen weiter demonstrieren, bis das Rathaus endlich etwas tut. Denn das Viertel wird sonst an seinem eigenen Tourismuserfolg zugrunde gehen. Y esta noche a las 10 volverán a hacerlo, así hasta que el ayuntamiento mueva ficha, porque se niegan a ver su barrio morir, aunque sea de éxito. Ja, das war eine kleine Reportage, die ich zusammengebastelt habe. Letzten Samstag war eine große Demo in der Barceloneta. Die begann nachmittags offiziell um 18 Uhr, aber es ging dann erst eine Dreiviertelstunde später los und die endete an der Plaza San Jaume. Und da waren, wie gerade gehört, so 3000 Leute mindestens. Und das war eine tolle Stimmung. Die Leute waren wütend, die Leute haben zornig ihre selbstgemalten Pappschilder in die Höhe gehalten mit allerlei Parolen. Und die Stimmung war einfach fantastisch, die war einfach klasse. Ja, 3000 Leute könnte man vielleicht denken, ist nicht viel. Aber angesichts der Tatsache, dass die Barceloneta eben doch ein relativ kleiner Stadtteil ist, ist das doch sehr viel, ja. Und also was man da so gehört hat in den letzten 2-3 Wochen, ist es ja wirklich eine sehr starke Protestbewegung und das Rathaus muss irgendwas machen. Ja, denen bleibt gar nichts anderes übrig, weil jetzt demnächst sind auch die municipalen Wahlen, also Rathaus Barcelona und auch die Landeswahlen und der Bürgermeister ist von dieser korrupten CiU, Convergencia y Unión, und wenn der sich jetzt nicht versucht anzubiedern bei den Nachbarn mit irgendwelchen Maßnahmen, dann haben die sowieso verschissen, ja. Und die Frage ist natürlich jetzt, was kann er machen? Was sie gemacht haben schon, ist zum Beispiel die Anzahl der Inspektoren zu verdoppeln, die da jetzt diese illegalen Ferienwohnungen herausfinden sollen. Seither gab es wohl 60, die da auch nicht überbeschäftigt waren, jetzt gibt es offenbar 120, weil aber die Gemeinde oder die Stadt Barcelona keine neuen Beamten einstellen darf oder Angestellte auch, für diese Arbeit müssen sie jetzt anderen, die schon arbeiten für das Rathaus, müssen die umschulen, damit die diese Arbeit machen können. Ja, man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Ich habe diese Tage auch mit jemandem geredet, der da lebt in der Barcelona schon viele, viele Jahre. In der Barceloneta meinst du? In der Barceloneta. Und der sagt, die Situation, also wo die Demonstration dort durchging, war dann folgende, dass unten auf der Straße der Proteststand feststand, der Umzug, der Demonstrationszug, und dann teilweise oben in den Wohnungen hat man dann die Touristen gesehen, die da auf dem Fensterbrett saßen und Taikiri geschlürft haben oder so. Und aus deren Perspektive, was ist da los? Da unten auf der Straße ist spanische Folklore, ja. Und die von unten haben nach oben geschrien, fora, fora, also raus, raus mit euch Touristen. Aber die oben haben gar nicht verstanden, worum es ging und haben noch zum Teil Beifall geklatscht. Also so ging es da wohl ab. Ja, ja, ich habe die auch gesehen auf der Demo. Die kamen da zum Teil mit drolligen Mexikanerhüten rumgelaufen. Engländer und Franzosen, Deutsche aus aller Herren Länder. Und die guckten sehr komisch und haben das gar nicht verstanden, was da passierte, was da abging. Die wussten überhaupt nicht, wie ihnen war. Und man kann nur sagen, Abgründe haben sich aufgetan zwischen dem, was Leben ist und dem, was die Fun City ist. Ist natürlich klar, die Verantwortlichen wollen einen großen Freizeitpark haben, in dem die Touristen mit quietschbunten Autos rumfahren, rund um die Uhr sind die Geschäfte geöffnet, überall bunte Lichter, es glitzert, man kann kaufen. Aus den Ramschfabriken Asiens kommt der abenteuerlichste Konsummüll hier rüber. Ich war ja im Sommer in Salou und hatte da das Privileg, mir wirklich diesen negativen Teil des Tourismusrummels anzugucken. Und das war schon wirklich fürchterlich, was die aus so einem schönen Ort wie Salo, der vor 30, 35 Jahren eine reine kleine Perle war am Mediterranischen Meer, was die daraus gemacht haben. Das ist ein Ramsch- und Budenzauber mit Pubs und Fritten wie bei Muttern, Bratkartoffeln und alles Mögliche gemischt. Die Russen sind auch da, da gibt es dann russische Lokale und man hat das Gefühl, man befindet sich in einem Disneyland der Frittenbuden, der Lokale, der Ramschlokale. Die Frage ist jetzt, die auch unser Freund Horacio gestellt hat, der selber Architekt und sehr engagiert hier in der Stadtpolitik. Was für ein Modell von Stadt will man eigentlich? Wir wissen, die Krämerseelen, die wollen eine Businessstadt. Die wollen praktisch die Handelsmarke Barcelona so teuer verkaufen, wie es geht. Und die Tourismus- und Hotelindustrie hat einen ganz klaren Kampfplan aufgebaut gegen die Bevölkerung. Die haben gesagt, wir wollen in den nächsten 2 oder 3 Jahren 33% mehr Touristen in der Stadt haben. Jetzt kann man sich überlegen, was das heißt. 33% mehr Touristen heißt auch ungefähr 30% mehr Hotels. Und da vertun die Leute sich sehr, mehr Arbeitsplätze, mehr Wohlstand für die Bevölkerung. Im Gegenteil, 30% mehr Touristen bedeutet mehr prekäre Arbeitsverhältnisse, die schlecht bezahlt werden. Wir haben da letzte Woche drüber gesprochen. Kellnerjobs 40 Stunden für 500 Euro, das sind Hungerlöhne. Die zahlt man vielleicht in Katar, aber nicht in einem Land wie Spanien oder sollte man hier nicht zahlen. Dann die autochtone Bevölkerung, die hat gar nichts davon. Man verkauft den Katalanen ja immer Wohlstand, weil die dann arbeiten in den Restaurants. Das sind unter prekären Verhältnissen arbeitende Ausländer mit weniger Rechten, Pakistani und auch Leute aus aller Herren Länder. Ich will das nicht generalisieren. Es gibt natürlich auch ernsthafte, tolle Jobs auf diesem Tourismussektor, die wir auch erwähnen müssen. Da gibt es ganz klasse bezahlte, professionelle Leute. Wir sprechen aber hier von dem allgemeinen Trend und der geht in die Richtung von weniger verdienen, mehr arbeiten, prekäre Lohnverhältnisse und die autochtone Bevölkerung wird aus der Stadt gedrängt, weil den Wohnraum, den braucht man ja für die Touristen und für die Hotels und für diese absurden Läden, in denen die kaufen. Es gibt zum Beispiel im Barrio del Borne gibt es Läden, da frage ich mich, wer kauft das denn? Da gibt es Handtaschen für 300 Euro. Wer kauft denn von den Leuten, die da noch leben, eine Handtasche für 300 Euro? Ja, dass dieser quantitative Zuwachs beim Tourismus nichts aussagt über die Zukunft der spanischen Konjunktur, hat man jetzt gerade wieder gesehen. Ne? Die Regierung verkauft uns das so, ja, die Wirtschaft ist wieder ein bisschen gewachsen und was man eigentlich erwartet im August, ja, weil da eben da die Saison schon angefangen hat. Nach Ostern fängt es so langsam an, dann nimmt es zu Ende Juni, Juli, August als Hochsaison, ja. Und was ist jetzt passiert? Stellt man fest, im Monat August ist die Wirtschaft nicht weiter gewachsen. Trotz dieser Zunahme beim Wirtschaftswachstum und auch was Arbeitslosigkeit anbelangt, ne, das ist der andere Punkt, auch die ist wieder angestiegen trotz Hochsaison, ja. Und so ist es eben, ja, und so versuchen sie uns weiter zu verblöden, obwohl alles hinten und vorne eine Lüge ist. Es geht darum, was für ein Tourismusmodell für die nächste Zukunft braucht und verträgt die Stadt Barcelona. Eins ist klar, das, was im Moment ist, das weiter auf die Spitze zu treiben, das wird die Stadt auf lange Sicht wahrscheinlich zerstören. In ihrem Wesenskern, wie unser Freund Horacio gesagt hat, was ist eigentlich eine Stadt? Was macht den Reiz einer Stadt aus? Den Reiz einer Stadt macht die Mischung der Bevölkerung aus. Die Menschen, die eine Stadt bevölkern, sie prägen mit ihren Gesichtern, die sie zeigen am Morgen, mit ihren Geschäftigkeiten, mit ihren Läden, mit ihren Werkstätten, mit ihren künstlerischen Aktionen, mit ihrem Rebellentum, mit ihren fröhlichen Flaneuren, mit ihren Kindern, mit ihren Schulen, alles, was man auf der Straße sehen und erleben kann, was hier gewachsen ist, was hier groß geworden ist, was hier seine Heimat hat, all das macht eigentlich das Wesen einer Stadt aus. Der ganze Rest, den man dann lässt, ist reine Kulisse. Die frühere Baustadträtin Itziar González, die meisten Leute hier in Barcelona kennen sie, war eine sehr engagierte, progressive Frau, die zusammen mit den Nachbarschaftsvereinen versucht hat, gegen diese brutale Lobby der Hoteliers anzugehen und ihnen ein bisschen den Weg zu verbauen, dass sie nicht willkürlich in allen Stadtvierteln an jedem Ort so viele Hotels bauen können, wie sie Lust haben und wollen. Diese Frau, diese Stadträtin, hat eine Verfolgung erleiden müssen. Sie wurde also gemobbt, es wurde in ihre Wohnung eingebrochen, ihr Computer wurde gestohlen, sie wurde bedroht. Sie hat später den Kram hingeworfen, weil sie wirklich sehr fertig war. Und man hat also mit Mafia-Methoden versucht, solche Leute aus dem politischen Leben zu drängen. Das war zufällig auch, als dieser große Skandal war mit dem Palau de la Música, hier mit diesem Musikpalast in Barcelona, wo eine korrupte Clique die Finanzen dieses Palastes systematisch geplündert hat und hat das in die eigenen Taschen gesteckt und hat den politischen Machthabern, den Parteien, besonders CiU, die Partei vom früheren Präsidenten Jordi Pujol, Präsident der Generalitat, diese Parteien wurden geschmiert mit geklauten Geldern aus dem Palast der Musik, nicht der Republik. Leute aus diesem Palast haben an der nächsten Ecke von der Alta San Pere, so heißt die Straße, ein historisches Gebäude gekauft oder wollten es kaufen und da ein Hotel draus machen. Es kam zu einem großen Skandal, das Ganze musste gestoppt werden. Der Skandal mit den geklauten Geldern, mit den Plünderungen im Palau kam ans Tageslicht und man sah die Abgründe, die im politischen Leben dieser Stadt hier herrschen. Diese Stadt wird wirklich, und das kann man hier wirklich ganz klar sagen, mit Mafia-Methoden regiert. Ja, und dann die Leute, die da, wie jetzt diese Frau, die Leute, die dann versuchen, ein bisschen Sand ins Getriebe zu werfen in diesem Casino-Kapitalismus, die werden dann eben fertig gemacht, unter Druck gesetzt von den Leuten, die jetzt, wenn ihre eigenen Schweinereien auftauchen, wie zum Beispiel bei unserem Ex-Präsidenten Jordi Pujol, ja, die sich dann beklagen, wenn sie aus der Wohnung kommen, wenn Journalisten mit dem Mikrofon auf sie zugehen und fragen, wie das denn war mit ihrer Korruption. Ja. Die sind dann beleidigt. Ja, also das geht doch nicht, dass man einen so behandelt. Ne. Die gleichen Typen sind verantwortlich für diese Schweinereien auch. Wenn irgendjemand ein bisschen Kritik übt, sowohl an der Partei CiU wie bei anderen Parteien auch, ja, da sind sie dann plötzlich tödlich beleidigt. Was auch sehr lustig war in diesem Zusammenhang, was heißt lustig, es war eigentlich bitter böse, es war abgründig lustig, war, als man Jordi Pujols Sohn bei verschiedenen schmutzigen, schmierigen, illegalen Geschäften erwischt hat und er wurde angeklagt von einem Richter, da hieß es immer, das war ein Angriff auf Katalonien. Weil die Partei CiU, die identifiziert sich selber mit dem Kampf der Katalanen für einen eigenen Staat. Und alles, was man gegen CiU sagt, war praktisch gegen Katalonien gerichtet. Das war ungefähr, als George Bush bei seinem illegalen Krieg gegen den Irak gesagt hat, jeder, der diesen Krieg nicht befürwortet, ist ein Anti-Amerikaner. Und so gehen diese Leute natürlich immer wieder vor und können dann die 2-3 Jahre, wo ihre Lügen noch nicht auffliegen, andere Leute absolut fertig machen und in Misskredit bringen. Und damit haben sie dann ihren Zweck erfüllt. Die Kritiker, das sind dann die Antipatrioten, die Wehrkraftzersetzer. Vaterlandsverräter. Genau. Ja, da werden wir ja in den nächsten Tagen jetzt noch auch ein schönes Spektakel kriegen. Ja, da wird es noch einiges zu hören geben. Am nächsten Donnerstag, am 11. September, da ist ja diese nationale Feiertag hier in Katalonien, wo die Niederlage der Katalanen gefeiert wird vor 300 Jahren gegen die Truppen von Philipp dem V. Und was jetzt eingeordnet werden soll in die große Kampagne für die Independenz, ja, für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien. Und muss man also zugeben, in den letzten zwei Jahren gab es Riesendemonstrationen in diesem Sinne für die Unabhängigkeit von Katalonien. Jetzt dieses Jahr gibt es die natürlich immer noch, diese starke Bewegung, aber man kriegt so den Eindruck, es fängt doch ein bisschen an abzubröckeln, unter anderem natürlich, weil die größten Patrioten jetzt entdeckt wurden, dass ihre Schweinereien, die sowieso man immer vermutet hat, jetzt öffentlich gemacht worden sind. Und jetzt gibt es also mindestens innerhalb von dieser Convergencia Unió sehr viele Leute, die total enttäuscht sind von ihren Altvorderen in der Partei, die seit 30 Jahren den Katalanismus symbolisiert haben. Und weil sie wissen, dass jetzt, also dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele Leute auf der Straße sind, haben sie sich was anderes einfallen lassen. Also nicht eine große gemeinsame Demonstration, sondern die zwei größten Verkehrshauptadern durch Barcelona, nämlich die Gran Via und die Diagonal, sollen besetzt werden von allen Befürwortern der Unabhängigkeit. Und diese zwei Straßen, die laufen an einem bestimmten Punkt zusammen. Und wenn jetzt der Hubschrauber kommt und das von oben filmt, dann sieht man ein V von Victoria. Also das ist jetzt die letzte Propagandamasche, die sie sich ausgedacht haben für den nächsten Donnerstag. Aber ein kleines, listiges Völkchen hat sich jetzt gedacht, weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen da natürlich nicht hin auf so eine schwachsinnige Kundgebung, aber zwischen den zwei Linien, die da gebildet werden von dem V, machen wir als Anarchisten einfach einen Querstrich und stellen uns dahin. Und dann wird das V in ein anarchistisches A verwandelt. Ganz so viele Leute, damit man dann noch einen Kreis drum zu machen, wird es wahrscheinlich dann nicht geben. Aber finde ich eigentlich eine ganz sympathische Idee. Ja, ich wollte gerade sagen, was du mir jetzt vorweggenommen hast. Klar, diesen Kreis müssen wir noch drum rum machen. Das wäre natürlich ideal, wenn es so viele Leute gäbe, die das könnten. Niemandsland, Terre de Ningú, Radio Barcelona, 91.4. A Ilha da Culatra saúde os ouvintes da Rádio Niemandsland, Terra de Ninguém, Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Wenn ich an Patriotismus und Nationalismus denke, besonders jetzt an den 11. September, an den katalanischen Nationalismus, dann muss ich immer an das Helge Schneider-Lied denken. Da stehen sie an den Frittenbuden und warten. Es ist dieses Warten auf Godot, das da zum Vorschein kommt. Sie warten aber auf was? Wird sich ein neuer Horizont auftun? Werden Lichtgestalten vom Himmel herabsteigen und sie erlösen, ihnen die Stirne küssen und dann werden ihnen Flügel wachsen und den Rest ihres Daseins werden sie als Lichtengel in einer geeinten Nation herumflattern. Wer weiß. Klingt jetzt sehr zynisch, was ich alles sage, aber hören wir mal das Lied von Helge Schneider. Und da stehen sie wieder in Zweierreihen vor der Pommesbude und warten auf das, was ihnen gebührt. Das ist ein sachtrischer Aphorismus praktisch. Helge Schneider. Das nächste Lied ist ein Protestlied. Es heißt, und da stehen sie wieder in Zweierreihen vor der Pommesbude und warten auf das, was ihnen gebührt. Cola Fanta gemischt zum mitnehmen. I have to go. Und da stehen sie wieder in zweier Reihe vor der Pommesbude, die jetzt geschlossen hat. Nacht, bis der Morgen quälend einsam die Seelen in Schach gehalten hat. Gedanken fliegen wie Bohrer durch das Betonfeld. Maiskolben werden von Maschinen geerntet und die Räder im Wind. Autos rasen führerlos durch die Nacht. Die Magnetbahn stromabwärts fließt der Rhein am besten. Das Leben der Menschen in der Schlange betörend echt. Rucke die Kuh, Blut ist im Schuh. Und da stehen sie wieder in Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Ihr hört Niemandsland, eine Radiosendung in deutscher Sprache bei Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Ja, das war gerade der drollige Helge Schneider. Übrigens, der improvisiert total viel auf der Bühne. Das heißt, das meiste, was er da so von sich gibt, mit den Maiskolben und mit dem Bohrer fliegen durch die Luft, das kommt ihm während des Singens alles so durch den Kopf und dann baut er das direkt in seine Performance, wie das heute so flott heißt, ein. Was ja noch alles so passiert. Seit gestern ist offenbar Waffenstillstand, Friede in der Ukraine. Ja, Gott sei Dank. Hä? Also ist ja, wie man bei uns im Schwabenland sagen würde, besser als ein Gosch voll Reisnägel. Gell? Besser als gar nichts. Und wie kommt's, dass da jetzt ein Waffenstillstand ausgehandelt wurde, der bis jetzt mindestens auch eingehalten wird? Man kann darüber spekulieren. Ne? Es gibt Leute, die sagen, wenn der Krieg jetzt weitergegangen wäre, hätte dann der Westen nochmal 19 Milliarden Dollar abdrücken müssen. Die würden dann dazukommen zu den 17 Milliarden, die sie bis jetzt schon bezahlt haben. Und das können sie sich im Moment einfach nicht leisten. Dann gibt's andere, die sagen, ja, das hat zu tun mit diesem NATO-Gipfel, der da jetzt in Wales war. Und dort wurde das beschlossen, jetzt das so zu machen, diesen Waffenstillstand. Also muss man sich so vorstellen, da trifft sich also die Crème de la Crème von der NATO und da stehen dann vor den Hotels dann Panzerfahrzeuge, so auch zum Angucken natürlich, weil die Rüstungsindustrie ist da natürlich nicht weit weg davon, wenn die NATO tagt. Sogar ein Eurofighter-Modell stand da rum. Und gleichzeitig hat also dieser Anders Rasmussen verabschiedet, der NATO-Generalsekretär, so ein richtiger Scharfmacher, ja. Also, wenn es nach dem ginge, dann könnte man für nichts garantieren. Ganz klar, Diskurs Putin ist schuld, Russland will seine Grenzen in Europa mit militärischen Mitteln nach Westen verschieben. Und also das muss gerade der sagen, ja, wo die NATO ja seit 25 Jahren nichts anderes macht, als sich nach Osten auszudehnen. Ne? Das fing damals an mit dem Fall der Mauer und mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Ja? Also die DDR, die wurde sowieso einverleibt in die NATO ohne jede weitere Diskussion. Ne? Und dann haben sie ein bisschen dran gearbeitet und dann 9 Jahre später wurde dann die NATO offiziell erweitert um Tschechien, Polen, Ungarn. Ne? Dann nochmal 5 Jahre später kamen dazu die 3 baltischen Staaten dann und aber auch Slowakei, Slowenien, Rumänien, Bulgarien. Und so ging es dann immer weiter Richtung Osten. Ne? 2008 kamen noch Albanien und Kroatien dazu, die früher auch zum Warschauer Pakt gehört haben. Also das kann sich eigentlich der dümmste Schuljunge ausrechnen. Denn irgendwann mal kommt der Punkt, wo die Sowjetunion, die Russland sagt, jetzt ist aber Schluss. Ne? Und also, dass sie kein Geld haben jetzt noch, ist vielleicht ein möglicher Punkt oder nicht bereit sind, besser gesagt, das jetzt auszugeben. Das hängt aber zusammen einfach auch mit der desolaten Situation der Streitkräfte in der Ukraine. Ja? Die haben ja am Anfang sind sie ziemlich forsch aufgetreten. Und nach und nach haben aber dann die Russen beziehungsweise die russischstämmigen Kräfte im Osten mit Unterstützung von Russland natürlich, die wieder zurückgedrängt, weil die einfach wirklich nicht in der Lage sind. Und wenn also Putin wollte, könnte der jetzt rein militärisch gesehen die Ukraine sofort besetzen und einnehmen. Also deshalb ist die Botschaft jetzt der NATO, wir müssen der Ukraine jetzt helfen, eine starke, eine moderne Armee aufzubauen. Ne? Und das geht natürlich nicht so schnell, dann Infrastruktur, Luftstützpunkte und so. Jetzt wird es ein Manöver geben diesen Monat, Rapid Trident heißt es, NATO, wo die ukrainische Armee auf Vordermann gebracht werden soll. Und übrigens von den 15 Staaten sind auch 4 dabei, also 3 noch außer der Ukraine, die selber gar nicht zur NATO gehören, nämlich Georgien, Moldawien und Aserbaidschan. Also da kann man auch sehen, wohin das Interesse der NATO geht. Also solche Sachen wollen sie jetzt einfach verbessern. Logistik, Kommando, Kommunikationsstrukturen, Cyberabwehr auch, ja, und natürlich mehr, sehr viel mehr westliche Berater. Und jetzt, die NATO selber hat es nicht so ganz klar. Also wie gesagt, da gibt es mindestens 2 Fraktionen. Also die Scharfmacher wären dann zum Beispiel Rumänien, Polen, die baltischen Staaten und so, wenn es nach denen ginge, sofort Krieg erklären an Russland. Und Dann die Deutschen zum Beispiel, naja, die denken jetzt erstmal drüber nach, über die Sache und werden dann vielleicht solche Sachen liefern wie Schutzhelme oder 20.000 Schutzwesten, Feldlazarette, medizinische Ausrüstung und sowas. Ja. Also vielleicht noch nicht mal Obama selber ist unbedingt dafür, da jetzt reinzuhauen oder sofort direkt Waffen zu liefern. Auf der anderen Seite steht er natürlich sehr unter Druck in USA selber. Ne. Am 4. November sind da Wahlen, also sowohl im Kongress wie auch im Senat, ein Drittel vom Senat wird da gewählt und die Republikaner, die sind natürlich dafür und setzen denen auch unter Druck. Also man darf gespannt sein, was da am Ende rauskommt. Ja, Stoltenberg gilt als gemäßigter Mensch. Der Spiegel schreibt hierzu, dass Stoltenberg lange über Kreuz mit der NATO-Führungsmacht in den USA lag. Als Chef seiner rot-grünen Koalition verkündete Stoltenberg nämlich nach einer Unterredung mit dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush der Öffentlichkeit, er habe dem Amerikaner angekündigt, die norwegischen Soldaten aus dem Irak zurückzuziehen. Doch die beiden Politiker hatten darüber so nicht gesprochen, wie die norwegische Presse später berichtete. Bush hielt ihn seitdem für einen Lügner, wollte ihn nicht mehr treffen und mit ihm telefonieren. Er war also dem Imperium gegenüber in Ungnade gefallen. Sein Verhältnis besserte sich dann erst, als Bushs Nachfolger Barack Obama an die Macht kam. Stoltenberg traf den US-Präsidenten, bevor der im Rathaus von Oslo den Friedensnobelpreis verliehen bekam. Das heißt hier, die Chemie stimmte zwischen den beiden. Als Stoltenberg im Februar dieses Jahres den entscheidenden Anruf aus dem Weißen Haus erhielt, ging alles sehr schnell. Er müsse sich innerhalb von 24 Stunden entscheiden, teilte ihm Washington mit Befürchtungen mit, es könne in der zerstrittenen NATO zu viele Gegner geben, die ihn am Ende verhinderten. Zerstreute Obamas Sicherheitsberaterin Susan Rice später, der Präsident ist ihr persönlicher Wahlkampfleiter. Obama wollte also diesen Mann haben und das war das Entscheidende. Und er hat sich auch durchgesetzt gegen diese Kampfroboter-Freakster aus England und aus den Niederlanden und aus Polen. Und die Neonazis natürlich aus Kiew. Die Neofaschisten, die im Moment in Kiew an der Macht sind. Die uns hier so als Musterdemokraten verkauft werden. Ja. Du hast es vorhin sehr gut beschrieben und geschildert. Wer sich seit über 20 Jahren ausdehnt, ständig in Richtung Osten, ist die NATO. Das kann ein 5-Jähriger auf einer Landkarte sehen, ein 2,5-Jähriger noch. Nur uns will man verkaufen, Russland sei aggressiv. Man stelle sich vor, Russland würde, sagen wir mal, hier in Spanien eine Militärbasis eröffnen. Die hätten tolle Kontakte zum Neuen, es würde hier ein Linker an die Macht kommen und die würden hier eine russische Militärbasis aufbauen, um, sagen wir mal, den Schiffsverkehr russischer Schiffe im Mittelmeer zu schützen und auch den Bürgern zu helfen. Was wäre hier los, meine Damen und Herren? Sie können sich gar nicht vorstellen, was hier los wäre. Es ist mittlerweile 11:06, gefühlte 11 Uhr, aber real 11:06. Verlassen wir das Thema Ukraine. Wir sind erstmal froh, dass da nicht weiter geschossen wird, weil die Verlierer sind immer die Zivilisten. Wie viele Leute wurden da abgeknallt, umgebracht? Es wurde in die Häuser reingeballert. Die ukrainischen Soldaten haben wirklich mit schwerem Gerät, mit schweren Geschützen in die Wohngebiete reingeballert. Und es sind Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Menschen ermordet worden. Die Bilder sind im russischen Fernsehen gelaufen. Das Elend, verletzte Menschen, schreiende Kinder. Nur unser Westfernsehen. Ich weiß nicht, ob du ein einziges Bild gesehen hast von einem ukrainischen Angriff auf Wohngebiete im Osten der Ukraine. Hast du da etwas gesehen? Ich gucke ja so selten fern. Aber ja, dann heißt es immer, das waren die Separatisten ja, selbst. Ja, aber natürlich ist immer umgekehrt. Ne? Das Normale. Ja. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Gut, bevor wir zum Katastrophenblock kommen, ein Lied von einer Rapperin aus Berlin.

Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Ja, es ist Samstag, der 6. September 2014. Ich begrüße Sie zum heutigen Katastrophenblock mit Nachrichten, Informationen und kommentierten Meldungen vom Tage und vom Zeitgeschehen. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Warnstreik bei der Bahn. Die Lokführer haben heute früh für 3 Stunden die Arbeit niedergelegt, von 6 bis 9 Uhr. Betroffen waren bis zu 95% der Züge im Personen- wie im Güterverkehr, hieß es von der Bahn und der Gewerkschaft GDL, die zu dem Ausstand aufgerufen hatte. Warnstreik der Lufthansa-Piloten. Nach dem Ausstand geht die Airline für heute von einem weitgehend normalen Betrieb aus. Mehr als 200 Flüge fielen am Abend am Frankfurter Flughafen aus. Die Gewerkschaft Cockpit will mit den Streiks Einschnitte bei Vorruhestandsregelungen verhindern. Waffenruhe in Ostukraine hält bislang. Seit dem Inkrafttreten gestern Abend sind keine neuen Kämpfe gemeldet worden. Die EU will den Druck auf Russland dennoch aufrechterhalten und härtere Wirtschaftssanktionen verhängen. Steinmeier zu Besuch in Afghanistan. Mit Regierungsmitgliedern will der Außenminister über die festgefahrene politische Situation in dem Land sprechen. 3 Monate nach der Stichwahl gibt es noch keinen Nachfolger für Präsident Karzai. Steinmeier rief zur Bildung einer Einheitsregierung auf. Kampf gegen Ebola-Virus. Deutschland schickt Experten für Infektionsschutz nach Westafrika. Sie sollten das medizinische Personal schulen, so Gesundheitsminister Gröhe in der Rheinischen Post. Seit Jahresbeginn sind laut Weltgesundheitsorganisation mehr als 1.900 Menschen an Ebola gestorben. Das Wetter im Osten und im Südwesten freundlich, sonst mehr Wolken und später Schauer oder Gewitter, 19 bis 28 Grad. Thema Dschihad-Panik. Rund 20 ehemalige Angehörige der Bundeswehr sind in die Krisenregion in Syrien und im Irak gereist, um sich dort offenbar dschihadistischen Einheiten anzuschließen. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen handelt es sich um ehemalige Wehrdienstleistende. Sie sind für Gruppierungen wie die Terrormiliz Islamischer Staat, IS, besonders wertvoll, da der Großteil der rund 400 in die Region ausgereisten deutschen Dschihadisten keinerlei militärische Vorkenntnisse hat. Der militärische Abschirmdienst MAD betrachtet den Islamismus bei der Bundeswehr als zunehmendes Problem. Erst kürzlich versuchte ein ehemaliger Stabsunteroffizier ebenfalls in die Krisenregion zu gelangen. Er war zuvor nach Ermittlungen des MAD wegen seiner islamistischen Ansichten aus der Bundeswehr ausgeschlossen worden. Die Sicherheitsbehörden konnten seine Ausreise bislang verhindern. Bleiben wir beim Thema Gotteskrieger. Das setzt ja im Moment die Welt in Bestürzung. Wir hatten gerade über den Waffenstillstand in der Ukraine berichtet. Ein Punkt, der vielleicht ebenfalls dazu beigetragen haben mag, ein Faktor, kann natürlich auch sein, dass die NATO sich jetzt wieder auf Afghanistan, Syrien und den ganzen Nahen Osten um das Öl kümmern muss. Das heißt, sie müssen jetzt alles tun, um zu verhindern, dass die reichen Ölgebiete den sogenannten Dschihadisten, dem Islamischen Staat, in die Hände fällt. Und vielleicht können sie sich nicht 2 Kriegsfronten leisten, nämlich einen in Richtung Russland und eine andere Kriegsfront in Richtung Ölland. Die Söldner sind außer Kontrolle geraten. Einstige Förderer der IS-Terroristen rufen zum Kampf gegen die Gotteskrieger nun plötzlich auf. Da entstehen also sehr seltsame Konstellationen. Sollte es nicht ein starkes und rasches Eingreifen geben, könne der Westen das nächste Ziel des Islamischen Staates IS werden. So warnte der saudische König Abdallah bin Abdullah al-Saud am Wochenende in Riad bei einem Treffen mit neu akkreditierten Botschaftern im Königreich. Schöne Heuschlacke, kann man da sagen. Ein schöner Schweinepriester. Sie rüsten sie auf, sie bewaffnen sie, schicken sie gegen Syriens Assad. Und wenn sie zu mächtig werden, rufen sie den Westen, damit er sie bombardiert. Wenn wir sie ignorieren, dann bin ich mir sicher, dass sie in einem Monat in Europa und in einem Monat später in Amerika ankommen werden. Das ist Panikmache aus Saudi-Arabien. Terrorismus kenne keine Grenzen und nichts zu tun sei unakzeptabel, so der König. Dieser Mann ist ja bekannt für seine demokratischen Ansichten. Ich fordere Sie auf, diese Botschaft an Ihre Regierungen weiterzuleiten. Kämpfen Sie mit aller Macht, mit Vernunft und Eile. Wenige Tage zuvor hatte ein saudisches Gericht 18 Gotteskrieger zu Haftstrafen zwischen 18 Monaten und 20 Jahren verurteilt. Den aus Saudi-Arabien, Jemen und Palästina stammenden Männern wurde vorgeworfen, Anschläge gegen ausländische Einrichtungen im Königreich geplant zu haben. Wenn man mal davon ausgeht, dass die da verhaften, wen sie wollen, ohne überhaupt irgendwelche Rechtsgarantien, dass in ihren Knästen gefoltert wird, wie im fröhlichsten Mittelalter, dann kann man sich ausrechnen, mit was für Prozessen wir es da zu tun haben und mit was für Haftstrafen. Außerdem sollen also die Männer Gotteskrieger in andere Länder unterstützt und finanziert sowie unerlaubte Waffen besessen haben. Sollen. Fünf weitere Saudis und ein Mann aus Oman seien vom gleichen Gericht zu hohen Haftstrafen verurteilt worden, berichtete die saudische Tageszeitung Al-Hayat. Sie sollen im Sudan ein Trainingslager für den bewaffneten Kampf unterhalten haben. Die Männer hätten Mordanschläge auf saudische Offiziere geplant und würden einer extremen Ideologie anhängen. Noch im Juni 2013 hatte der saudische Scheich Saul al-Suraim über das staatliche saudische Fernsehen zum Kampf gegen Bashar al-Assad in Syrien aufgerufen, mit allen möglichen Mitteln. Am vergangenen Donnerstag nun verurteilte der oberste saudische Geistliche Großmufti Abdulaziz al-Scheich den Aufruf zum Heiligen Krieg. König Abdullah hatte bereits im Februar 2014 die Haftstrafen für Saudis drastisch erhöht, die im Ausland als Gotteskrieger kämpfen. Ja, die machen also eine Kehrtwendung um 180 Grad. Mehrere hundert junge Saudis sollen sich bewaffneten Gruppen in Syrien angeschlossen haben. Dafür hatte der langjährige Geheimdienstchef des Königreichs, Bandar bin Sultan, gesorgt, den der König kurz darauf per Präsidentialbescheid in den Ruhestand schickte. Danken wir Gott für die Saudis und für Prinz Bandar, hatte sich US-Senator John McCain noch im Januar 2014 in einem CNN-Interview dafür bedankt, dass die Saudis die Kampfverbände in Syrien mit Waffen ausgerüstet hatten. Ja, das Wort Gott kommt ihnen immer flott über die Lippen, wenn es darum geht, Leute abzuknallen und zu bombardieren. Seien es nun die Saudis oder seien es die US-amerikanischen Milliardäre und Millionäre. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz fügte McCain noch Dank an die Freunde in Katar hinzu. Auch von dort waren tonnenweise Waffen an die Kämpfer in Syrien geschickt worden. Die New York Times hatte in einer Langzeitrecherche von Januar 2012 bis März 2013 Katar die Lieferung von 85 militärischen Frachtflügen mit Waffen und Munition nachgewiesen. Saudi-Arabien lag mit 37 Frachtflügen an zweiter Stelle. Da haben wir also diejenigen, die die islamischen Terrormilizen und auch den Gottesstaat ausgerüstet haben. Katar und Saudi-Arabien. Schwarz auf weiß bestätigt von der New York Times. Im Kreise der westlichen und arabischen Freunde Syriens hieß es damals, die Waffen gingen an die freie syrische Armee. Haha. Tatsächlich landeten die Waffen schließlich bei der islamistischen Al-Nusra-Front und dem islamischen Staat im Irak und in der Levante, ISIL bzw. ISIS, der sich heute islamischer Staat nennen lässt. Während ein Vertreter Katars die verdeckte Unterstützung der Nusra-Front inoffiziell im Gespräch mit einem Reporter der US-amerikanischen Zeitung The Atlantic eingestanden haben soll, machte er klar, dass ISIS das Projekt der Saudis gewesen sei. Mit anderen Worten, es war ein verdecktes Projekt von Bandar bin Sultan. Und was macht der? Der macht natürlich nichts ohne die Absprache mit dem US-Geheimdienst. Der Appell des saudischen Königs, an seine westlichen Partner militärisch gegen den islamischen Staat einzugreifen, macht klar, dass den Sponsoren am Golf die Kontrolle über ihre Söldner entglitten ist. Wir hatten hier vor ein paar Wochen gesagt, dass es im Internet Gerüchte gab, dass der Gottesstaat ein Geheimprojekt der westlichen Geheimdienste der CIA und Saudi-Arabiens und Katars sei. Nun kommt es also immer stärker ans Licht. Der saudische Kronprinz und Verteidigungsminister Salman bin Abdulaziz ist derweil am Montag in Paris zu Gesprächen mit dem französischen Präsidenten François Hollande eingetroffen. Der Kampf gegen IS steht dabei ebenso auf der Tagesordnung wie die Lieferung französischer Waffen und Munition im Wert von 2,3 Milliarden Euro. Ja, so sieht's aus, meine Damen und Herren. Das ist der freie Westen, der die Demokratie in der ganzen Welt unterstützt. Bla bla bla, ha ha ha. Wir können nicht genug höhnischen Spott über diese Leute ergießen, aber wir versuchen zumindest ein bisschen Licht in das Dunkel, das sie selber erzeugen, zu werfen und ihre eigenen Widersprüche ihnen um die Ohren zu schlagen. Kommen wir zu einem deutschen Thema, kommen wir zur Hauptstadt Berlin. Es geht um den Rücktritt von Herrn Wowereit, den beliebten regierenden Bürgermeister. Damals wurden die regierenden Bürgermeister ja gerne scherzhaft regierende Bademeister genannt. Der Preis, so schreibt der Spiegel, für Wowereits Rückzug könnte für die Hauptstadtgenossen allerdings sehr hoch werden. Der chaotische Kampf um die Nachfolge offenbart das ganze Elend der Berliner SPD. Das schwere Erbe inklusive Flughafendebakel ist nicht geregelt. Wowereit hat den Staffelstab nicht übergeben, sondern so der Spiegel in die Luft geworfen und gleich drei Kandidaten grapschen danach. Da ist erstmal Fraktionschef Raed Saleh, der 37 Jahre alt, der Landesvorsitzende Jan Stöß, der ist 41 und der Senator für Stadtentwicklung Michael Müller 49. Da die SPD seit Monaten im Umfragetief hängt, der davon profitierenden CDU aber ein anderer Partner fehlt, scheut die Große Koalition Neuwahlen. Bis 2016 will sie mit einem Ersatzbürgermeister durchregieren. Versuchen Sie mich im Buckingham-Palast zu erreichen und verleihen Sie die Suite Ihrer Majestät. Ich sitze dort auf dem Bett. Ciao. Ein paar Meldungen zu einem Drama, das sich täglich abspielt vor unseren Küsten, vor den Küsten Europas. Während in Deutschland über einen humaneren Umgang mit Flüchtlingen debattiert wird, rüstet die EU nämlich auf. Sie schottet den Kontinent noch mehr ab mit Satelliten, Polizisten, Drohnen und sie bezahlt die Nachbarstaaten für die heikle Arbeit der Abschreckung. Das heißt für die Drecksarbeit. Hierzu hat der Spiegel eine umfangreiche Reportage vorgelegt in seiner Ausgabe von dieser Woche. Da gibt es jede Menge Zahlen, Fakten und auch wirklich erschütternde Berichte über das, was da abgeht. Beinahe jeden Tag fischt die italienische Küstenwache im Mittelmeer verzweifelte Menschen aus seeuntüchtigen Booten. In Deutschland beantragten im Juli fast 20.000 Menschen Asyl, so viel wie seit mehr als 20 Jahren nicht. Insgesamt werden in diesem Jahr wohl 200.000 Flüchtlinge in die Bundesrepublik kommen. Es gibt ja auch die Kurve, die Entwicklungskurve. Im Jahr 2008 waren es 22.000 und dann geht die Kurve stetig nach oben. Bis im Jahr 2013 110.000 und wie gesagt, in diesem Jahr sind es schon 200.000 Flüchtlinge, die in die Bundesrepublik gekommen sind. Angesichts dieser Zahlen und der Bilder von den Booten auf dem Mittelmeer, den Zäunen und den überfüllten Aufnahmeeinrichtungen in deutschen Städten entwickelt sich die Frage nach der Grenzpolitik der EU zu einer Frage über das Wesen und die Werte Europas, sagt der Spiegel. Als vergangenen Oktober 387 Menschen bei einer Schiffskatastrophe vor Lampedusa ertranken, sprach die EU-Kommissarin Cecilia Malmström von einer schrecklichen Tragödie. Die Särge in einem Hangar des Flughafens von Lampedusa passten nicht zu dem Bild, das wir Europäer uns von uns selbst machen, sagte Bundespräsident Joe Joachim Gauck Ende Juni in Berlin. Er mahnte die EU, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Viele Bürger empfinden Mitgefühl für jene Menschen, die sich auf die gefährliche Reise nach Europa machen. Doch die Politik der europäischen Regierungschefs hat sich seit dem Unglück nicht verändert, sagt der Spiegel. Die italienische Küstenwache und Marine haben zwar seit dem vergangenen Oktober mit der Operation Mare Nostrum häufig Boote aus Seenot gerettet und etwa 70.000 Menschen auf italienischen Boden gebracht. Doch Ende August starben erneut 200 Flüchtlinge bei dem Versuch, mit einem alten Holzboot das Mittelmeer zu überqueren. Italien hat zudem angekündigt, die Rettungsoperationen zu beenden, die jeden Monat 9 Millionen Euro kosten. Frontex müsse übernehmen. Nun soll die Grenzschutzagentur unter dem Namen Frontex Plus wohl wenigstens einen Teil der Aufgaben der Italiener übernehmen. Die Finanzierung ist allerdings noch nicht geklärt. Für Flüchtlinge gibt es so gut wie keine legalen Wege nach Europa. Nicht für die meisten Syrer, von denen nur wenige als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gebracht werden. Nicht für Iraker, nicht für Menschen aus afrikanischen Krisenstaaten. Wer in der EU Asyl beantragen will, muss zuvor illegal einreisen. Ja, und zwar auf Booten von Schmugglern, versteckt in Kleinbussen mit falschen Pässen in Flugzeugen. Fünf Pinguine, die sie irrtümlich für argentinische Oberkellner hielten. Und nun noch eine Meldung vom Sport. Ja, die Festung Europa wird immer noch weiter ausgebaut und also jetzt noch nicht mal gegenüber den sogenannten illegalen Immigranten, sondern auch gegenüber den legalen aus der Europäischen Union selber. Und gegen die Südeuropäer wird jetzt auch verschärft losgegangen in Deutschland. Und ein weiteres Beispiel dafür, dass sich eben Europa immer selber mehr abschafft. Ja? Von dieser Idee aus den 50er Jahren bleibt immer weniger übrig. Und also hier in Spanien dieses Drama tagtäglich in Ceuta und in Melilla, die hauptsächlich Schwarzafrikaner, die da versuchen, auf diese spanischen Enklaven zu kommen oder auch eben dann in ihren Booten oder Schwimmringen versuchen, übers Mittelmeer nach Spanien zu kommen. Jeden Tag versuchen das Leute und ertrinken dann oder werden von der spanischen Polizei an den Enklaven dann zurückgegeben, illegalerweise an die marokkanische Polizei, was sie eigentlich gar nicht dürfen, wenn die erstmal auf spanischem Boden sind. Und dann viele haben es dann einfach auch aufgegeben, nachdem sie es x-mal versucht haben. Und versuchen sich dann diese Afrikaner, die aus Zentralafrika kommen, versuchen sie dann wenigstens in diesen arabischen Ländern zu bleiben, in Marokko zum Beispiel. Einige davon haben es sogar geschafft, da jetzt Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Zum Beispiel ein gewisser Ndour aus dem Senegal, 26 Jahre alt. Aber natürlich, dort gibt's genauso Rassismus wie in Europa auch. Und gestern haben sie ihn abgestochen in Tanger, in einem Vorort von Tanger. Einfach enthauptet, quasi wie das in letzter Zeit Mode wird da im Irak. Ja. Also in dieser Situation sind die Leute. Und Europa tut nichts anderes, als irgendwie versuchen, die abzuwehren und nicht reinzulassen. Europa tut sogar sehr viel. Die EU schottet sich ab, weil sie fürchtet, andernfalls könnten mehr Menschen kommen, gerade aus ärmeren Ländern. Aber richtig ist auch, so der Spiegel, dass erst der Ausbau der EU zur Festung die Bedingungen für das Sterben an den Grenzen geschaffen hat. Viele Flüchtlinge entscheiden sich für die lebensgefährliche Route über das Mittelmeer, weil Frontex die Landwege abriegelt. Unter der Federführung von Frontex startete die EU im vergangenen Dezember ein neues Programm zur Überwachung der Grenzen mit Hilfe von Drohnen und Satelliten. Etwa 340 Millionen Euro gibt die Union dafür aus. Wie viele Menschen an Europas Außengrenzen sterben, diese Zahl erhebt Frontex nicht. Eine Arbeitsgemeinschaft europäischer Journalisten ermittelte, dass es mehr als 23.000 Menschen sind, die in den vergangenen 14 Jahren auf der Flucht nach Europa ums Leben gekommen sind. Vergleichen wir einmal die Zahlen mit der Berliner Mauer in 29 Jahren, wie viele Menschen da ums Leben gekommen sind und wie viele Menschen hier ums Leben gekommen sind in einer viel kürzeren Zeit, dann brauchen wir uns über den politischen Skandal wohl nicht zu unterhalten. In Griechenland berichten Flüchtlinge von Misshandlungen, außerdem durch Offiziere der Küstenwache. Ungarische Gefängnisärzte verabreichen Gefangenen in den Lagern systematisch Betäubungsmittel, um sie ruhig zu stellen. Marokkanische Soldaten misshandeln Migranten, vergewaltigen Mädchen, die an der Grenze zu Spanien kampieren. Hilfsorganisationen haben diese Vorkommnisse dokumentiert. Wir können sagen, Frontex ist an solchen Menschenrechtsverletzungen fast nie direkt beteiligt, aber fast alle Übergriffe geschehen im Einflussbereich der Agentur. Mit Methoden, die allem Hohn sprechen, wofür Europa steht. Wie ist es doch dem großen Ränkespieler gelungen, aus der westlichen machen. Ja, lieber Hörer, alles ist Gnade. Ihr bleibt nur verdammt. Kommen wir zum Thema Polizeigewalt. Da ist Gott sei Dank etwas geschehen. Um 59% ist die Polizeigewalt zurückgegangen, nachdem eine Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien ihre Ordnungshüter mit Kameras ausgerüstet hat, die automatisch jeden Schritt und jedes Gespräch aufzeichnen. In einer ähnlichen Studie in Arizona halbierte sich die Zahl der Beschwerden über die Beamten. Nachdem ein Polizist in Ferguson einen Schwarzen erschossen hatte, unbewaffnet und unschuldig, wird nun die Ausstattung der Beamten mit Kameras erwogen. Die Überwachung habe disziplinierende Wirkung auf Bürger wie Polizisten, vermuten Experten. Auf Bürger und auf Polizisten. Werfen wir mal einen Blick ins Internet, in die wichtigsten Presseerzeugnisse von heute. Da haben wir zuerst einmal die Junge Welt. Die kommt heute mit verschiedenen Schlagzeilen und Themen. Da geht es im Bereich Inland um die SPD. SPD als Königsmacherin in Thüringen und Brandenburg wird am 14. September abgestimmt, gewählt zu den Landtagen. Linkspartei könnte in beiden Ländern an der Regierung beteiligt sein. Das wäre die große Neuheit. Zum Thema Politik der Abschreckung heißt es, Innenminister von CDU, CSU lassen dramatische Situationen in den Flüchtlingsunterkünften eskalieren. Der Grund für Überlastung sind geringe Aufnahmekapazitäten. Auf einer Konferenz der Innenminister von CDU und CSU, die am Freitag in Weimar zu Ende gegangen ist, waren auch quantitative Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen Thema, wie Thüringens Innenminister Jörg Geiber, CDU, mitteilte. Damit wird die Situation deutlich verharmlost. In Berlin hatte die Schließung der zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber dazu geführt, dass keine Asylanträge mehr angenommen wurden und die Flüchtlinge in die Obdachlosigkeit geschickt wurden. In Bayern ist die Lage hingegen schon vor Wochen eskaliert. Für die beiden Aufnahmezentren in Zirndorf und München wurde ebenfalls vorübergehend ein Aufnahmestopp verhängt. Nicht das erste Mal. Im Oktober 2012 gab es diesen bereits schon einmal. Darauf wies der Bayerische Flüchtlingsrat auf seiner Homepage hin. Grund sei die anachronistische Lagerpflicht, an der Bayern weiterhin festhält. Die Asylsuchenden werden von lediglich zwei zentralen Aufnahmezentren in München und Zirndorf auf die Gemeinschaftsunterkünfte in den Bezirken verteilt. Ein moderner Staat, ein modernes Land wie Deutschland erlaubt sich also solche antiquierten und bürokratisch schrägen Maßnahmen, um Flüchtlinge, ja, um Asylsuchende in Empfang zu nehmen. Wir sagen pfui. Mindestlohn für Pflegehilfskräfte bleibt hinter Gewerkschaftsforderungen zurück. Das ist ein anderes Thema auf der Seite der Jungen Welt. Schauen wir mal in die Taz. Die Taz kommt heute mit dem Thema Anschläge auf Moscheen, die alltägliche Anfeindung. In Deutschland werden mehrere Moscheen angegriffen, zuletzt in Mölln. Doch die Ereignisse scheinen an der breiten Öffentlichkeit vorbeizugehen. Islamistenangst und Islamhass gehen hier Hand in Hand. Dann hatten wir vorhin in den Nachrichten in 100 Sekunden gehört. Streik der Lokführer und Piloten. 90% Stillstand, verkündet die Taz. Ein Warnstreik der Lokführer hat den Zugverkehr am heutigen Samstagmorgen lahmgelegt. Am Abend zuvor blieben Flugzeuge am Airport Frankfurt am Boden. Deutsche Rüstungsexporte. Gabriel beschwichtigt die Waffenlobby. Sigmar Gabriel will deutsche Waffenexporte einschränken. In der Rüstungsbranche wirbt er für Verständnis, macht aber auch Zugeständnisse. Natürlich, die wollen ja verkaufen. Datenschutzaktivistin über die IFA. Der Feind der Freiheit. Das vernetzte Zuhause ist Schwerpunkt der IFA 2014. Rena Tangens, die hatten wir letzte Woche zitiert, über kommunizierende Kleidung, brennende Herde und Datensammler. Völlig interessante Artikel zu lesen heute in der Taz. Dann würde ich sagen, schauen wir mal auf die Kulturseite. Gleich ist Kultur angesagt. Wir beenden hiermit den politischen Teil des Katastrophenblocks. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland. Es ist Samstag, der 6. September 2014. Ja, es ist noch Summertime. Wunderschönes Thema übrigens von Miles Davis hier. Das Lied, der Song von George Gershwin aus der Oper Porgy and Bess. Miles Davis mit Jill Evans. Die Aufnahme ist übrigens von, Moment, aus den 50er Jahren, von 1958. Miles Davis. Remastered auf einem wundervollen Label. Das Label heißt Membran, wieder veröffentlicht. Ich habe das Ding erstanden. Der Sound ist lupenrein und einfach klasse. Summertime. Sommer im Niemandsland. In Venedig bei den Filmfestspielen hat Fatih Akin internationalen Kritikern The Cut präsentiert. Der Film spielt vor dem Hintergrund des armenischen Genozids und wurde mit Spannung erwartet. Wir haben den Trailer hier eingeschaltet. Hören wir erst einmal, worum es da geht, und dann sprechen wir ein bisschen über dieses Thema. Für Fatih Akin und sein Team. In Venedig präsentiert er Kritikern aus aller Welt seinen neuen Film. Und der wurde mit so viel Spannung erwartet wie kaum ein anderer Festivalbeitrag. The Cut, der Schnitt, spielt vor dem Hintergrund eines historischen Verbrechens. Der Vertreibung und Ermordung hunderttausender Armenier durch die Türken vor 100 Jahren. Los, fesselt sie! Hinknien! Verschwendet keine Kugel! Das Thema, das verfolgt mich eigentlich so seit meiner Jugend. Also seitdem man zum ersten Mal überhaupt vom armenischen Völkermord gehört hat. In der Schulzeit. Und zum ersten Mal war ich dann konfrontiert, dass meine Landsleute, beziehungsweise so die Landsleute meiner Eltern, in sowas involviert waren. The Cut erzählt die Geschichte von Nazareth Manogian, einem Schmied aus der osmanischen Stadt Mardin, der den Mördern knapp entkommt. Armani? Doch eine schwere Halsverletzung raubt ihm die Stimme. Besessen von dem Wunsch, seine Familie zu finden, begibt er sich auf eine Odyssee, die ihn quer durch die Welt führt. Akin schickt seinen Helden auf die Route, die viele Armenier nach ihrer Flucht tatsächlich nahmen. Doch trotz beeindruckender Bilder und Momente kommt die Geschichte nur schleppend voran. Statt sich zu verdichten, zerfranst sie mit jeder neuen Station immer mehr. Das Rätsel des Völkermordes wird im Film nur angedeutet. Bis zu 1,5 Millionen Armenier wurden brutal ermordet und zu Todesmärschen durch die syrische Wüste getrieben. Fatih Akin recherchierte diese Fakten jahrelang, las Augenzeugenberichte und wissenschaftliche Werke und entschied sich doch für eine entschärfte Darstellung der Ereignisse. Wir erzählen ja die Geschichte oder die Sicht eines Einzelschicksals. Ein Einzelner kann, glaube ich, nicht die Dimension eines Völkermords sehen. Er kann nur das sehen, was er vor den Augen hat. Das zum einen. Zum anderen wollte ich eine gewisse Würde beibehalten den Opfern gegenüber. Nazareth, der stumme Held. Ein Symbol für das Schweigen über den armenischen Genozid, so könnte man meinen. Tatsächlich ist die sprachlose Hauptfigur auch eine Referenz auf das Kino jener Zeit. In einer bewegenden Szene schaut Nazareth gemeinsam mit anderen Überlebenden Charlie Chaplins The Kid und lässt erstmals wieder Gefühle zu. Ein Wendepunkt. Auch weil die Begegnung, die ihm wieder Hoffnung schenkt, in diesem Kino stattfindet. Kannst du nicht sprechen? Du weißt schon, dass deine Töchter noch leben? Die Idee war, dass das Kino den Helden rettet. Das war so meine Hommage ans Kino. Ich liebe das Kino. Und diesen Gedanken, ne, wenn sich schon der Film mit meinen filmischen Vorbildern und Einflüssen auseinandersetzt, war der Gedanke, das Kino rettet. Rettet den Helden. Ja, das Kino macht es möglich, dass vielleicht doch alles gut wird. Der lang ersehnte ultimative Film über den Völkermord an den Armeniern ist The Cut nicht, sondern ein klassisches Melodram, das die historischen Ereignisse als Ausgangspunkt nimmt. In der Türkei, wo die Verbrechen an den Armeniern noch immer totgeschwiegen werden, wird er wohl dennoch für Wirbel sorgen. Ich glaube, es wird so beides geben. So zwei Freunde von mir, die Produzenten in der Türkei sind, die beide den Film gesehen haben, die sagen, ja, die werden mit Steinen nach dir schmeißen, und der andere sagt, die werden mit Blumen nach dir schmeißen. Blumen gab es nach der Premiere in Venedig nicht. Stattdessen verhaltene Kritik. Vielleicht auch, weil die Erwartungen so groß waren. Sehen sollte man auf jeden Fall, was Fatih Akin aus diesem wichtigen Thema gemacht hat. Ich fahre im ersten Autobus durch Sinai und weiter bis nach Alexandria. Am Golf von Sirte muss ich über Tripolis, von Tunis bis nach Annaba. Von Algier nach Tanga ist ein weiter Weg. Es lockt das dunkle Meer ins Nirgendwo. Ich schwimme durch die Straße von Gibraltar nach Tarifa bis ins Abendrot. Ich baue ein Haus mir mitten in den Ozean, geländerlos und länderfrei. Flieg ich durchs Feld all und verlass die Umlaufbahn in eine neue Möglichkeit. Ich baue ein Bett mir mitten in die Galaxie und heimatfrei und grenzenlos. Flieg ich durchs Feld all oder ein bestimmtes Ziel, denn ich bin überall zu Haus. Ich bin schon so weit weg von Teheran. Oh, wann komm ich endlich an? Von Mekka überquere ich das Rote Meer, zum Weißen bis zum Blauen Nil. In Khartoum leg ich eine Pause ein, mein Leben ist ein flüchtiges Exil. Ich baue ein Haus mir mitten in den Ozean, geländerlos und länderfrei. Durchs Feld all und verlass die Umlaufbahn in eine neue Möglichkeit. überall, zu Haus, überall. Without a rating and a stand, sailing the universe, I'm looking for the key to make a change and twist my fate. I build a bed in the middle of the galaxy. I'm living boundless on my own, flying in outer space without a destiny. Cause everywhere I feel at home. Das war Frau Bernadette Lahengst, Hamburger Punkerin, die sich in letzter Zeit immer mehr im ironischen Pop, Elektropop und Indie-Pop herumtollt. Ein Buch ist rausgekommen in Deutschland, das heißt Herr Pep, beziehungsweise Herr Guardiola. In Spanien ist das übersetzt worden mit Herr Pep. Es war ein Debakel, die größte Scheiße, die ich als Trainer je gemacht habe. So wird Pep Guardiola zitiert. Bayern Münchens Aus in der Champions League, das 0:4 im Halbfinalrückspiel gegen Real Madrid, gab Ende April den Fußballexperten Rätsel auf. Guardiola, eigentlich ein Freund der Spielkontrolle und des Übergewichts im Mittelfeld, hatte eine seltsame Taktik gewählt und damit seine Überzeugung verraten. Er räumte quasi das Mittelfeld leer, sammelte Offensivkräfte an, in deren Rücken die Kontrolle verloren ging. Martí Peranau, ein Journalist aus Barcelona, der in der ersten Bayern-Saison seines Landsmanns mit auf der Trainerbank in die Kabine zum Essen des Betreuerstabs durfte, deckt nun in seinem Buch Herr Guardiola auf. Der Coach hatte andere Pläne. Am Tag vor dem Spiel änderte er sie. Die Spieler wollten es so. Sie hätten ihn um Erlaubnis gebeten, aufs Ganze gehen zu dürfen. Sie wollten nicht kontrolliert und geduldig, sondern mit Leidenschaft agieren. Guardiola opferte seine Spielidee. Am Ende pfiffen die Fans ihn aus. Peranau schreibt voller Anerkennung, der Trainer habe die volle Verantwortung übernommen, mit keinem Wort die Intervention der Spieler erwähnt, alle Schuld auf sich genommen. Verdammte Scheiße, sagte Guardiola. Ja, schade, denn indem er dem Auto erlaube, diese Interna zu publizieren, indem er das erlaubte, hat er im Zusammenhang mit dem Madrid-Spiel nun mehr als nur sich selbst verraten, nämlich auch seine Spieler. Ironie des Schicksals. Ja, und der gute Pep Guardiola, was auf vom Katalanischen übersetzt ins Deutsche Sparkasse heißt, also der Josef Sparkasse, der da jetzt Trainer Sparkasse ist. Sparkasse oder Sparschwein? Sparbüchse. Sparbüchse. Ja, Spardose. Genau, eine Sparbüchse. Das wäre da wär jetzt. Gut, jedenfalls sitzt er also da jetzt in München als Trainer von Bayern München. Und ich weiß nicht, warum jetzt, weil er bei bestimmten Dingen einfach nicht das Maul halten kann. Vielleicht hat es damit zu tun, dass Bayern ja Freistaat ist, dass sie immer noch darauf bestehen, dass sie der Freistaat Bayern sind. Jedenfalls hat er sich jetzt bemüßigt gefühlt, was sagen zu müssen zu dieser katalanischen Unabhängigkeitsbewegung, die er also aufs Schärfste unterstützt. Ja, gestern oder vorgestern hat er da seinen Senf dazu abgegeben. Na gut, aber noch eine andere, eine sympathische Nachricht aus der Welt des Fußballs. Deutschland hat ja endlich dann 1945 nicht, aber jetzt dieses Jahr den Endsieg geschafft bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Argentinien, was dann die deutsche Mannschaft so gefeiert hat damals bei diesem Umzug, diesem schwarz-rot-goldenen Umzug mit dem Song "So gehen die Gauchos, die gehen so". Und jetzt gab es allerdings nur ein Freundschaftsspiel wieder gegen Argentinien und da haben die Gauchos dann 4-2 gewonnen. So süß kann die Rache sein. Und noch dazu kommt, dass die ohne Messi gespielt haben. Also wenn wir Messi wieder sehen wollen, dann müssen wir noch eine Woche warten. Dann hier in Barcelona im Nou Camp gegen Athletic Bilbao. Meine Damen und Herren, das Spiel war natürlich ein Freundschaftsspiel. Das heißt, da ging es um nichts. Da dürfen die Argentinier natürlich ruhig ein bisschen gewinnen. Das macht gar nichts. Da können sie gewinnen. Außerdem hat die deutsche Mannschaft mit der B11 die erste Stunde gespielt. Und danach wurde es doch ein bisschen ernster, als sie 4-0 zurücklagen. Mario Gomez hat übrigens 3 Riesenchancen vergeben. Es hätte also genauso gut 3-0 für Deutschland stehen können und so weiter. Vom Ergebnis her haben die normalerweise keine Bedeutung. Da wird einiges ausprobiert. Wir freuen uns. Fußballsommer 2014. Wir machen uns natürlich auch Gedanken, zum Beispiel über die Zukunft der Musik. Da gab es in Berlin eine sogenannte Berlin Music Week. Und die Taz stellt da folgende Fragen: Ist freiwilliges Kulturschaffen neoliberal? Gute Frage. Wo hört die Liebe zur Musik auf und fängt die Selbstausbeutung an? Bei der Berliner Musikwoche wird darüber diskutiert. Ein Zirkuszelt ist aufgebaut, neben dem Postbahnhof, eigentlich sogar mehrere. Man sieht die gelb-roten Dächer vom Eingang der Berliner Musiklocation aus. Es ist ein Berliner Kinder- und Jugendzirkus, der dort die Zelte aufgeschlagen hat und nun gleich von der Berlin Music Week mitgenutzt wird. Nichts passt besser zu diesem Branchentreffen, das am Mittwoch offiziell eröffnet wurde und dessen Konferenz an diesem sonnigen Donnerstagmorgen startete. Der Musikzirkus und die Branche ist in der Stadt mit all seinen angenehmen und unangenehmen Begleiterscheinungen, das schreibt die Taz. Neben tollen Artisten und Artistinnen, die ab dem Abend die Bühnen bespielen sollen, gibt es ein umfangreiches Programm an Panels und Debatten. In dem mit Word betitelten Programmteil der Musikwoche geht es um das ökonomische Segment Musik, um Kulturmanagement und Politik sowie um die weiteren Auswirkungen der Digitalisierung des Musikmarkts. Ein spannendes Thema. Schon beim Eröffnungsgespräch ist man mit dem Thema Musikstreaming sehr schnell bei einem wichtigen Zukunftsthema. Alle in der Runde, in der unter anderem Dieter Meier von der Elektropop-Legende Yellow sitzt, sind sich einig, dass Streaming auch den hiesigen Markt zu weiten Teilen einnehmen wird. Auch wenn Meier die Formatveränderungen generell für maßlos überschätzt hält, fände er das Streaming an sich wunderbar. Einzig, es verdienen alle daran, nur der, der den Tisch macht, nicht. Vor allem beim Anbieter Spotify, so Meier, würden die Künstler mit den 0,003 Cent Beträgen pro Track beschissen. Meier hofft, dass sich Artisten verbünden und ihr eigenes Spotify kreieren. Der Ex-Universal-Chef und jetzige Berliner Kulturstaatssekretär Tim Renner schließt in seinem Vortrag daran an, spricht von der Verantwortung der Marktteilnehmer und von den eingeschränkten Möglichkeiten der Politik zu intervenieren. Ja, gegen den Markt kann man natürlich nie was machen. In seiner Rede zieht er eine Parallele zwischen Berlin, deren Kreativwirtschaft und der Musikwirtschaft. Beide, Stadt wie Musikindustrie, seien im Arsch gewesen und hätten sich auch dank kreativer Potenziale erholt. Nun müsse man hier wie dort schauen, dass die, die dies ermöglichen, nicht leer ausgingen. Es geht ja immerhin um die Künstler und um ein neues Modell von Vergütung für die wahre Kunst, wenn man das so sagen darf. Spannend. Die Panels zum Wandel des Do-it-yourself-Prinzip, dem aus dem Punk kommenden Gedanken der selbstorganisierten Kulturarbeit. Der Blick auf DIY wie Do-It-Yourself in der Szene gern abgekürzt wird, habe sich inzwischen geändert, kann man schon dem Titel der Diskussion in DIY-Strukturen professioneller Arbeiten entnehmen. Ich habe das Gefühl, Do-It-Yourself entwickelt sich in eine Richtung, dass sie als neoliberale Strategie zur Selbstoptimierung verstanden wird. Das sagt zum Beispiel Sebastian Hoffmann, langjähriger Booker und heutiger Berater der Music Pool Berlin. Dem möchte ich doch vehement widersprechen. Es gehe Ihnen bei DIY, so bestätigen auch die Nachredner, doch eigentlich zunächst einmal um freiwilliges Kunstschaffen, das man gerne macht und das sich auch als politisch versteht und das idealerweise zum Beruf wird. Für mich ist es wichtig, selbstbestimmt zu arbeiten, sagt Lars Leverenz, Betreiber des Hamburger Audiolith-Labels. Mach einfach, worauf du Bock hast und glaub an deine Utopien und Visionen, sei sein Credo bis heute. Das bedeutet auch, anders zu denken als die Major-Labels und kommerzielle Interessen eher als nachrangig anzusehen. Im Grunde geht es um das Thema prekäre Idealisten. Mit Labelarbeit aus Idealismus beschäftigt sich auch das Panel Label 3.0, das thematisiert, wie kleine Plattenfirmen heute arbeiten und funktionieren. Auch hier sitzen Labelmacher, für die die Musik nicht eine Ware wie jeder andere ist. Die Liebe zur Musik war bei uns der Grund, das Label zu gründen. Das sagt Andreas Gutjahr vom Hamburger Our Label Records, mit dem er beharrlich weiterhin vor allem Vinyl-Singles aus dem Genre Funk veröffentlicht. Die Labelmacher in der Runde berichten, dass Rand- und Nischenlabels heute nur funktionieren, wenn man sie nicht hauptberuflich betreibt. Und zum Schluss gibt es noch das Crowdfunding. Die so sehr gehypte Methode des Geldeintreibens sei dabei sicher kein Universalkonzept, das sagt Petra Husemann-Renner von Motor Music, die auch in der Runde sitzt. Crowdfunding kann ja nur funktionieren, wenn man schon eine Fangemeinde hat, sagt sie. An der Konstellation der Runde, bei der Kleinstlabelbetreiber neben der Motorchefin sitzen, zeigt sich dabei auch, wie groß die Palette an Labels heute ist, von denen wir sprechen, wenn wir von Indie sprechen. Indie heißt hier Independent Rock- und Popmusik. Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4. Wir senden live von der Plaza Real in Barcelona. Ich bin sehr froh, mich als Niemandslandbürgerin bezeichnen zu können. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns, wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende und alles Gute. Tschüss, Werner. Tschüss, ich gehe jetzt sofort raus und rauche eine Zigarette. Gut. Endlich ist diese Sendung vorbei. Ordentlich Qualm in die Lungen und saugen. Paff. Schön Nikotin reinsaugen. Gut, tun Sie das nicht, meine Damen und Herren. Ich möchte, dass Sie lange gesund und uns erhalten bleiben, um uns zuhören zu können. Auf Wiederhören, machen Sie es gut. Agur, jau, halten Sie die Ohren steif. Tschüss. Oyentes de Niemandsland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.